Ich mach mein Bierchen auf und schalt auf ARD. Nein, das gefällt mir nicht, was ich da seh. Das ist so anspruchsvoll, das hat Niveau. Glaubt ihr denn wirklich, dass das irgendwer versteht? Das ist zu anspruchsvoll, das hat Niveau. Ihr müsst verstehen, dass das nicht so geht. Ich mach mein Bierchen leer und schalt was anderes ein. Oh ja, ne Doku-Soap, das wird wohl besser sein. Ja, das ist anspruchslos und verkauft sich gut. Ganz wenig Inhalt, dafür reichlich Stoß. Ja, das ist anspruchslos und verkauft sich hervorragend. Ich weiß nicht, warum es Anspruchsvolles geben muss. Ich bin nicht hirntot, ich bin kein Vollidiot. Ich möchte nur für 2-3 Stunden mal nicht denken müssen. Ich bin nicht faul und ich trinke nicht zu viel. Ich möchte nur nichts tun und find mein Leben abgrundtief beschissen. Mach mal noch ein Bierchen auf, wa?